Thank you. ich bring ihr der Berge vor mir. Weiche von ihr, der wie mich verworfen, wie ihren Herr von sich sie warf. Ich bin doch, wie ist das, du Lose? Traurigen Ehe, den Törin teilte ihr los. Was bünd ich der Kühnen an? Hört jetzt von dir, heidenen Felsen, hurtig jagt mir von hinnen, sonst der Hart. Thank you. den Rätsel zu fechten. So hießest du mich, als Herrscher der Wahl. Um deine Weisung nahm ich wieder zurück. Als Rika den eigenen Sinn dir entfremdet, da ihren Sinn du nicht fühlst, warst du selber dir fein. Hast du mich verstanden, wähnt ich und strafte den wissenden Trotz. Doch heik und dumm dachtest du mich, so hätt ich Verrat, dich zu rächen, so gering wärst du meinem Grimm. Sigmund, must ich sehen. in uns, wie hab ich zwar. Leicht hättest du ohne des Herzens erworben, du brennen kriegt das Herz mir brach, du kräft in Not, den Krieg dir schon, einer Welt zu Liebe, der Liebe quält, im gequälten Herzen zu hemmen. Aus Wohnbarschmerzen treibe ich Aufschluss. Ich und Sehnsucht, Segen und Wunsch, den schrecklichen Willen mir schuf. In der Prämmer zählst du dem Spott mich zum Spiel? Thank you. Lord.